Deutschlandfunk. Nachtradio. Willkommen zum Soundcheck. Das Thema heute, gemacht für den Augenblick. Elektronische Clubmusik der 90er Jahre. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Elbern. Was wären die späten 80er, Anfang der 90er ohne House gewesen, wenn es um Clubkultur ging? House hat die tollsten Blüten hervorgebracht und ist nicht nur auf ein Genre, einen Sound festgelegt. Chicago House oder Acid House kam Mitte der 80er auf und hat den Techno der 90er stark geprägt. Insofern fiel der gerade gehörte Track etwas aus dem Rahmen, weil er schon 1986 erschien, aber eine Richtlinie für viele Produzenten in den 90ern war. Der Minimalismus, die verwendeten Geräte, all das sollte später noch viel mehr Bedeutung bekommen. Wir hörten Adonis mit No Way Back. Zurück in die 90er, viele der elektronischen Club-Sounds, die dort entstanden sind, haben die elektronische Musik bis heute geprägt. Eigentlich sind die Produktionen in den Nullerjahren nur ausgereifter geworden. Innovativer waren sie irgendwie in den 90er Jahren. Wenn also heute ein David Guetta einen Track des englischen DJ Felix samplet, dann zeigt das auch seine Wurzeln und die liegen auch im Club-Sound der 90er. Hören wir das Original, eine Art One-Hit-Wonder von Felix, Don't You Want Me. Die 90er waren das Zeitalter des Sampling und die englischen Utah Saints hatten den richtigen Riecher. Der Song New Gold Dream basierte auf dem gleichnamigen Stück der Simple Minds, wurde aber durch die Utah Saints in den 90ern wieder Salon, sprich clubfähig gemacht, zur Freude der Simple Minds übrigens. Clubmusik der 90er, das sind viele kleine Strohfeuer, die kurz ganz hell geleuchtet haben, um dann wieder zu verglühen. Ich habe schon erwähnt, der atmosphärische Drum and Bass war mit Leuten wie LTG Buchem in den 90ern groß angesagt. Ein deutsches Pendant kam damals vom Kölner DJ und Produzent The Green Man. Er lieferte mit Adelina ein herrlich sphärisches Stück Clubmusik ab, das ganz eigene Akzente gesetzt hat und Akustikgitarre, Synthesizer-Sounds und minimalistische Beats gekonnt vereinte. Hören wir von Ende der 90er The Green Man zusammen mit Andrea Kanter mit dem Stück Adelina. Fatboy Slim alias Norman Cook hatte in den 90ern seine besten Zeiten. Immer wieder neue Pseudonyme, ich komme später nochmal drauf zurück. Und immer wieder brillante Ideen, die meist um obskure Samples basierten. Sein großer Wurf war das Album You've Come a Long Way, Baby. Voll mit 90er Hymnen und dem unglaublichen Song Right Here, Right Now. Thank you. Das Kölner House-Projekt Whirlpool Productions war eigentlich viel zu schräg angelegt, um in die Charts zu gelangen. Doch mit dem Song From Disco to Disco gelang den drei Produzenten tatsächlich 1997 ein Nummer-1-Hit in Italien. Der schräge Song tauchte dann auch in hiesigen Clubs immer wieder auf, um dann erstmal in der Versenkung zu verschwinden. Try it again, here we go. This is gonna be good. From disco to disco. gab vor allen Dingen in den 90ern ein paar Protagonisten im Hintergrund, die ständig neue Projektnamen erfanden, um unterschiedliche Sounds zu platzieren. Der Frankfurter Produzent Oliver Lieb hat mit über 30 Projektnamen gearbeitet, um unterschiedliche Ideen zu verwirklichen. Mit LSG und dem Song Hearts gelang in den 90ern ein Stück, das die Clubs zum Toben brachte. Und man konnte den Song, was die hymnischen Elemente anging, als einer der frühen Vorläufer des Trance-Techno verstehen. Ein zeitloser Klassiker bleibt es auf jeden Fall. Oliver Lieb, LSG und der Song Hearts. We'll be right back. Immer noch großes Kino, LSG und Hearts. Ich habe gerade schon mal irrtümlicherweise diesen Track angespielt, der jetzt kommt. Clubhymnen haben ja Strohfeuercharakter, das habe ich schon erwähnt. Und mit dem Instrumental Seven Days and One Week gelang dem französischen Gespann BBE 1996 ein solcher. Egal, ob auf der Love Parade oder im Club, die Nummer funktionierte einfach. Hier ist sie. Ich hab's schon erwähnt, Norman Cook hatte viele Pseudonyme, mal als Pizzaman, Fatboy Slim oder Mighty Dubcats. Und mit letzterer Formation hat er ein Sample einer mexikanischen Mariachi-Kapelle clubtauglich gemacht, typisch Norman Cook, immer mit einem Augenzwinkern, mit viel Sinn für Humor, und das hat prompt funktioniert. Hören wir Mighty Dubcats mit Magic Carpet Ride.

zick, zick, zick, zick, zick, zick, zick, zick.